Riesentatze. Der Paw Patroller war auf dem Weg in den Dschungel. Ich liebe Dschungelausflüge. Ja, es gibt wirklich so viele tolle Tiere. Bunte Vögel, Frösche, Krokodile. Und Affen. Seht mal, da ist Mara. Hallo, Mara. Und da ist Clara. Hallo, Clara. Hallo, Raffi. Und wer ist das da? Ein Äffchen schwang sich mit dem Kopf nach unten von Liane zu Liane. Affi! Wir sind da! Carlos und Tracker freuten sich sehr über den Besuch ihrer Freunde. Hallo, Amigos! Hallo, Ryder! Fellfreunde! Ihr habt Glück, es hat gerade aufgehört zu regnen. Danke, dass ihr gekommen seid, um uns zu helfen, die Kunstschätze auszugraben. Da können wir jede Hand gebrauchen. Und jede Pfote! Die Kunstschätze waren tief im Dschungelboden vergraben. Carlos hatte sie erst vor kurzem entdeckt und die Hunde halfen ihm nun beim Ausgraben. Das macht ihr klasse. Weiter so. Ich habe schon eine Menge Knochen ausgegraben, aber noch nie eine Schüssel. Sie fanden kleine Schüsseln und große Krüge und stellten sie zu denen, die Carlos bereits entdeckt hatte. Neugierig beugte sich Ryder über eine Landkarte. Sind das die Stellen, wo wir die alten Gefäße gefunden haben? Ja, weißt du, Ryder, als Archäologe muss man an der Ausgrabungsstelle jeden Fund genau festhalten. Während die beiden die Karte studierten, befreite Marshall die Schätze vom Schmutz. Was? Bis ein Käfer zwischen seinen Pfoten herumkrabbelte und der Wasserstrahl den wasserscheuen Rocky traf. Das ist nass. Tut mir leid. Wasserdüsen, Einfahrt. Carlos, zeichne doch mal Marshall auf deiner Karte ein. Aber dem fiel nun etwas Glänzendes auf. Seht mal, ich hab was gefunden. Wahnsinn! Das ist ja was richtig Wertvolles. Nur ein kleines Stück des Schatzes ragte aus der Erde. Ein Schatz! Das sieht aus, als wäre es von irgendwas abgebrochen. Vielleicht ist es von einer Säule. Aber ganz egal, was es gehört in ein Museum. Wow! Marshall und Zuma begannen zu buddeln. Wartet, bevor wir es ausgraben, muss es hier eingezeichnet werden. Aber Sky hatte noch etwas entdeckt. Über ihnen. Seht mal, was ist das? Ein Regenbogen. Ist der schön. Mitten im Dschungel. Ein Regenbogen entsteht, wenn die Sonne auf den Regen scheint. Leider sind die Bäume im Weg. Ich krieg ihn nicht ganz aufs Foto. Ich weiß, von wo aus wir ihn gut sehen können. Na, dann kommt mal alle mit. Ich bring euch hin. Tracker lief mit den Freunden zu einer Lichtung mitten im Dschungel. Oh, wow. Ja, wunderschön. Tolle Farben. So, und jetzt alle mal umdrehen, bitte. Sagt Hundeleckerlis. Hundeleckerlis. Während Ryder und die Fellfreunde den Regenbogen bewunderten, entdeckten die Äffchen die Kunstschätze. Auch den, der noch in der Erde steckte und den sie mit ihren Pfoten schnell ausbuddelten. Schon bald lag der Teil einer runden, goldenen Säule vor ihnen, der mit riesigen Tatzen verziert war und auf dem sie wunderbar herumrollen konnten. Allerdings ging dabei auch der Tisch zu Bruch, auf dem die Landkarten und Ausgrabungsgeräte lagen. Schnell rollten die Äffchen auf dem Säulenteil davon, als auch schon die Paw Patrol zurückkam. Na sowas, was ist denn hier passiert? Der Museumsschatz ist weg. Verteilt euch, wir machen uns auf die Suche. Chase fand als erster eine Spur. Ryder, Carlos, kommt mal her. Hier sind Abdrücke von Tatzen. Solche habe ich noch nie gesehen. Guck mal, die sind von einem riesengroßen Tier. Unser Kunstschatz ist verschwunden und ein Tier mit Riesentatzen war hier. Bestimmt hat es ihn geklaut. Dann muss Riesentatze auch ein Riesenmaul haben. Und wenn Riesentatze ein Riesenmaul hat, dann muss es auch Riesenzähne haben. Gigantisch! Wir wissen nicht, was für ein Tier es ist. Aber wir wissen, dass unser Kunstschatz in ein Museum gehört. Wir müssen ihn wiederfinden. Paw Patrol zum Paw Patroller. Ryder braucht uns! Die Hunde stürmten hinüber zu ihrer rollenden Einsatzzentrale. Nur Marshall blieb mit den Pfoten in einem der Gefäße stecken und kullerte den anderen hinterher. Achtung! Marshall, was machst du denn? Wobei er versehentlich eine rote Blume abriss. Hey, ich bin eine Topfpflanze! Tracker und die Fellfreunde schlüpften in ihre Einsatzanzüge und liefen dann nach vorne, wo sich die Zentrale des Paw Patrollers befand. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder! Freunde, ein geheimnisvolles Tier mit Riesentatzen hat den Schatz gestohlen und ein großes Chaos hinterlassen. Für diesen Einsatz brauchen wir Rocky. Du musst Carlos helfen, die Ausgrabungsstätte aufzuräumen. Rocky rockt! Sky, du suchst mit dem Hubschrauber nach dem Museumsschatz und nach dem Tier mit den Riesentatzen. Ich heb jetzt ab! Tracker, vielleicht findest du das Wesen mit deinen guten Ohren und mit deinen Kabeln kommst du hoch in die Bäume. Ich bin ganz Ohr. Ich stell die Lausche auf. Die Helfer auf vier Pfoten legen los. Rocky sprang auf und lief zu seinem Recycling-LKW, der im hinteren Teil der rollenden Einsatzzentrale stand. Tracker machte seinen Geländewagen startbereit und Sky ihren Hubschrauber, der oben auf dem Dach parkte. Ryder erwartete die drei bereits draußen auf seinem roten Quad. Und gemeinsam fuhren sie zunächst zu Carlos, der an der Ausgrabungsstelle geblieben war. Danke, dass du mir hilfst, Rocky. Es ist sehr viel kaputt. Ich kann ja schon mal das Tischbein reparieren. Gute Idee. Tracker, wir folgen den Spuren. Vielleicht finden wir das Tier. Uiuiui, wenn die Tatzen schon so groß sind, wie groß ist dann das Tier? Wir müssen auf jeden Fall Abstand halten, bis wir Gewissheit haben, mit wem wir es zu tun haben. Sky? Ja, Ryder? Wir folgen den Spuren vom Boden aus. Und du aus der Luft. Und wenn du irgendwas Verdächtiges siehst, sagst du uns Bescheid. Mach ich, Ryder. Ich halte Ausschau nach allem, was glänzt und nach einem Tier mit riesengroßen Tatzen. Die Paw Patrol verlor keine Zeit und machte sich auf die Suche, während Carlos und Rocky sich ans Aufräumen machten. Der Tisch braucht ein ganz neues Bein. Oder ein neues altes Bein. Schnell durchsuchte der kleine Mischling seinen LKW und fand darin ein altes Tischbein. Dieses Bein hat genau die richtige Höhe. Ich wusste, ich kann es irgendwann einmal gebrauchen. Ruff. Schraubendreher. Im Nu war der Tisch wieder heil. Ryder, Tracker und Sky folgten unterdessen den riesigen Tatzenspuren, die sich durch den Dschungel zogen. Hier hören die Spuren auf. Wo ist das geheimnisvolle Tier hin? Vielleicht ist es auf einen Baum geklettert. Oh nein, es kann klettern. Oder vielleicht sogar fliegen. Das war aber unheimlich. Tracker, hörst du irgendwas? Vögel, Blätterrauschen und den Fluss. Ganz normale Dschungelgeräusche. Sky, siehst du was in den Baumwipfeln? Ja, ich sehe was Goldenes, etwas, das glänzt. Es bewegt sich zwischen den Bäumen. Aber ich kann nicht erkennen, was es ist oder wohin es will. Du folgst dem glänzenden Ding und wir folgen dir. Tracker, kannst du die Bäume absuchen? Ich finde den Dschungel ganz schön dunkel. Und das Tier kommt mir unheimlich vor. Aber Carlos braucht den Kunstschatz. Ruff! Kabel! Mit seinen Kabeln konnte sich Tracker durch den Dschungel schwingen, wie an einer Liane. Und Ryder folgte ihm auf seinem Quad. Die Äffchen hatten mittlerweile mit der Säule den Fluss erreicht und hopsten auf dem Ast eines großen Baumes auf und ab. Doch sie waren zu schwer. Der Ast knackte. Aufgeregt flatterten die Papageien, die ebenfalls dort hockten, fort. Ryder! Irgendwas hat die Vögel erschreckt. Und ich habe gesehen, dass die Vögel von da vorne kamen, dort vom Fluss. Und genau dort entdeckte Tracker jetzt einen Schatten. Riesentatze! Wieder knackste der Ast und die Äffchen brachten sich mit einem Hopser in Sicherheit. Nur Mara nicht, die sich an das Säulenteil klammerte. Was war das denn? Keine Ahnung. Jedenfalls hat es sich unheimlich angehört. Der Ast knackste ein drittes Mal. Nein, warte. Hört sich an wie Tiere, die unheimliche Angst haben. Affen. Und jetzt brach der Ast und fiel in den Fluss. Mit Mara und dem goldenen Schatz. Die Laute kenne ich. Das ist Mara. Sie ist in Gefahr. Oh nein, Riesentatze hat sie. Mara, wir kommen. Es dauerte nicht lange, bis Tracker und Ryder das Äffchen gefunden hatten. Auch das noch, sie treibt den Fluss hinunter. Tracker, versuch den Baumstamm aufzuhalten. Alles klar, Ryder. Blitzschnell schwang sich Tracker mit Hilfe seiner Kabel zum Fluss, sprang ab und landete hinter Mara auf dem Baumstamm. Dann schleuderte er seine Kabel so geschickt zum Ufer hinüber, dass sie sich an einen der Bäume hefteten und den schwimmenden Baumstamm stoppten. Allerdings geriet dieser dabei ziemlich ins Wanken. Pass auf, der Schatz fällt in den Fluss. Sky, kannst du ihn in Sicherheit bringen? Natürlich. Greifer! Schnell ließ Sky den Greifer herunter und zog das glänzende Säulenteil zu sich hinauf. Ja, gut gemacht. Wir treffen uns später bei Carlos. Der Baumstamm legte nun am Ufer an. Aber Mara zappelte trotzdem aufgeregt herum. Eines ihrer Beine steckte nämlich fest. Keine Angst, ich werde dich gleich befreien. Ruff, Universalwerkzeug. Geschickt sägte Tracker einen Teil des Baumstammes ab und Mara war frei und überglücklich. Tracker, ich glaube, Mara möchte bei dir mitfahren. Das Äffchen war nämlich auf Trackers Rücken gesprungen und klammerte sich an seinen Ohren fest. Kurze Zeit später trafen sich alle wieder bei Carlos an der Ausgrabungsstelle, der das wertvolle Säulenteil erst einmal genau untersuchte. Habt ihr gesehen, was für ein Muster auf dem Kunstschatz ist? Jetzt war alles klar. Das macht die unheimlichen Tatzenabdrücke. Dann stammen die Spuren also gar nicht von einem Tier, sondern von dem Kunstschatz? Die Affen haben die Spuren gemacht. Danke, dass ihr das Säulenteil sicher zurückgebracht habt. Kein Problem. Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Uka-Uka reicht. Stimmt's, Mara? Aber der Tag brachte noch mehr Überraschungen. Seht mal, ich habe den Rest der Säule gefunden. Und der sah wirklich sehr wertvoll aus. Vielleicht haben die Menschen, die früher gelebt haben, Spuren damit gemacht, um Raubtiere zu verjagen. Schon möglich. Mir haben sie jedenfalls Angst gemacht. Wir bringen die Säule ins Museum, dann macht sie keinem mehr Angst. Das fanden die Äffchen allerdings gar nicht gut. Oh, die Äffchen vermissen ihr Spielzeug. Ich weiß was. Schnell holte Rocky einen dicken Reifen aus seinem LKW. Damit könnt ihr spielen. Und genau das taten die Äffchen auch.